bei dir die Sonne scheint. Und wenn dazu der Himmel weint, dann sehen du und ich ihn droben stehen, den Regenbogen so bunt und schön. So sad.